Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Tja, Freunde, ich bin ein Muttersöhnchen. Nicht ich, sondern so heißt unser Thema heute Nacht. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Und ich frage die Männer, erstmal unter euch, die Männer, wer von euch hat eine ganz extreme Bindung und Beziehung zu seiner Mutter? Wer von euch sagt, meine Mutter, meine Mutti, das ist das Allerwichtigste auf der Welt für mich? Und ich frage die Frauen unter euch, wer hat bisher Erfahrungen gemacht mit Mamasöhnchen, mit Muttersöhnchen? Wer ist oder war mit einem Mamasöhnchen zusammen? 0130 2911, die Telefonnummer kostenfrei und die kostenfreie Faxnummer 0130 11 51 22. Und wir starten heute Nacht mit Fridolin und der ist 29 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, Fridolin, bist du ein Muttersöhnchen? Ja, ich könnte mich so bezeichnen, weil ich noch bei meiner Mutter wohne, ja. Also nur, weil du bei deiner Mutter wohnst? Ja, und weil ich relativ auch abhängig von der Mutter geworden bin. Aha, inwiefern? Ja, dass ich viel auf meine Mutter höre, mhm. Was früher eigentlich nicht so der Fall war, wo ich 18 war. Mhm. Und jetzt kommt schon langsam so, dass ich... Hallo? Jetzt ist er weg. Wie schade. Fridolin ist weg. Dann machen wir weiter mit, ich frage mal in die Regie, mit Mucki. Stimmt das? Hallo, ja, hier ist Mucki. Grüß dich, Domian. Das ist eine Frau. Ja. Mucki, wie alt bist du? 50. 50? Ja. Oh, das klingt aber alles gar nicht gut hier auf meinem Kopfhörer. Ja. Na, egal. Hast du ein Muttersöhnchen? Nein, ich habe kein Muttersöhnchen zu Hause. Ich war mal mit einem Muttersöhnchen zusammen. Erzähl es uns. Wie du gestern Abend das Thema sagtest, da habe ich schon fast einen Lachanfall gekriegt. Aha. Wie lange warst du mit einem Muttersöhnchen zusammen? Ein Dreivierteljahr habe ich es ausgehalten. Ja. Und zwar sah sehr gut aus, war auch sehr charmant. Aha. Also die erste Woche ging ja alles noch ganz gut. Und dann wurde ich Mutti vorgestellt. Aha. Und wie wir dann so beim Essen saßen, da ging das schon los. Rüdiger, halt den Löffel bitte richtig. Aha. Ich dachte, es ist ein Scherz, ne? Aha. Rüdiger, schling nicht so. Und Rüdiger hat langsamer gegessen. Wie, ne? Wie alt war Rüdiger da? Rüdiger war da 45. 45? Ja. Und da habe ich gedacht, gibt's nicht. Und der hatte auch immer so komische Socken an, so karierte. Mhm. Das hat man vor 20 Jahren so getan. Ne? Mhm. Und die passten, also war so eine Universalmaschine. Mhm. Und das hat mir schrecklich, hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja. Dann habe ich ihr andere Socken gekauft. Und dann kam er an. Ich sag, warum ziehst du denn nicht mehr diese Socken an? Ja, Mami hat gesagt, das wäre eine Farbe, die mir nicht so steht. Ne? Also er wohnte mit seinen 45 Jahren noch bei seiner bei der Mutti. Kriegte alles gemacht. Ne? Wie war denn beispielsweise die Stimmung zwischen dir und der Mutter bei diesem besagten Kaffeetrinken? Ja, sie guckte mich immer an und ich hatte ganz lange Haare. Ne? Mhm. Und da meinte sie, es wäre also doch besser, nicht nur Spangen, sondern hinten so einen Knoten zu machen. Ja. Weil sie das auch so ähnlich trug. Ja. Ne? Wie alt warst du damals? Ich war damals 32. 32 Jahre ja. alt. So, und dann eskalierte das wahrscheinlich, ne? Das eskalierte, also wenn er zu mir kam, aha, man hat bei mir übernachtet, ich muss dabei immer noch lachen. Ja. Dann ging das schon los. Würdest du mir bitte die Schuhe aufmachen? Und dann mussten die so hingestellt werden, sodass er morgens nur reinschlüpfen musste. Ne? Weil er das von der Mutti so gewohnt war. Ja. Das Badewasser musste 38,5 Grad haben. Mhm. Muss man mit so einem Babythermometer. Ja, das hatte er von dir dann erwartet, dass ich das alles so übernehme, ja, die Mutti. Also zum Frühstück Haferflocken mit 2 Löffel Honig, mhm, und Müsli. Ne? Mhm. Und dann apropos Bett, ne? Ja, einmal die Woche oder zweimal. Mutti hat gesagt, das ist nicht gut wegen der Bandscheibe. Nein, ne? Das ist unglaublich. Das ist Tatsache. Und dann habe ich gesagt, das darf nicht wahr sein. Ja. Und dann habe ich ihm vorgeschlagen, wir fahren mal so 8 Tage weg. Ne? Das habe ich gedacht, Mutti mal nicht im Spiel. Ne? Mhm. Ja, jeden Abend Punkt 19 Uhr wurde Mutti angerufen. Und mhm, dann wurde über den ganzen Tag Bericht erstattet. Ne? Also dieses klingt jetzt, wenn man das so hört, wahrscheinlich aus der Entfernung auch, wie du es siehst, relativ lustig. Damals, das war nicht lustig. Nee, ich wollte gerade sagen, damals war es wahrscheinlich der Mega-Nerv für dich. Ne? Der Mega-Nerv, vor allen Dingen habe ich immer noch geglaubt, das könnte man ändern. Oder das ist ein, mhm, erwachsener Mann, der war im Beruf ein gestandener Mann, alles. Ne? Hast du denn mit ihm, gab es dann regelrecht Streit zwischen euch? Dann habe ich zu ihm gesagt, ich sagen, was ist, wenn deiner Mutter morgen was passiert? Mhm. Sagst, wie stehst du denn da, mhm, ne? Mhm. Ja, dann bist du doch da, ne? Das wurde alles so selbst. Ich sollte also praktisch in diese Rolle der Mutter reinschlüpfen. Ja. Weil die, ich meine, das hat man, kriegt man ja oft mit bei solchen Konstellationen, dass dann diese Mütter, die so krallig auch an ihren Söhnen hängen, dass die eifersüchtig sind auf die Schwiegertöchter. Das eifersüchtig, das möchte ich noch nicht mal ja. Doch, in etwa schon. Mhm. Das, sie hatten ein großes Haus und da wurde direkt schon nach 3 Wochen, also mit der Ehe ist es so, er war katholisch, ich evangelisch. Mhm. Ne? Also ich hätte dann zum katholischen Glauben übertreten sollen, für die kirchliche Trauung wohlgemerkt. Mhm. Und da habe ich gesagt, nee, gedrehter Rock taucht nicht. Das war schon... Ja. Was war denn dann das endgültige Aus zwischen euch? Das endgültige Aus, ich habe dann ein paar Mal da auch übernachtet, weil großer Garten und Sonnen war natürlich herrlich. Mhm. Und dann wurde mir also strikt verboten, noch im Bikini. Das wären also böse Gedanken, die er so dann kriegte. Ne? Und dann habe ich gesagt, die bösen Gedanken, die hat er schon, sag ich, wenn er mit dir bis zum Ende leben muss. Und habe meine Sachen gepackt. Ne? Ach, und das war's dann? Das war's dann. Ja, ne? Ja. Er hat dann versucht anzurufen und ich sollte mich bei Mutti entschuldigen. Ne? Ja, das ist ja wirklich wie ein Bilderbuch, was du erzählst. Wo hast du ihn eigentlich kennengelernt? Ich habe den kennengelernt in einem Blumengeschäft. Aha. Da hat er gerade Blumen für die Mutti gekauft. Ja, also, ja. Und ich sag noch, was für eine bekloppte Farbe. Mhm. Und ich bin immer ein fröhlicher Mensch. Ne? Also muss ich noch eins sagen. Ich bin ins Krankenhaus gekommen und hatte so ein leichtes Nachthemd an. Und dann kommt er an mit so einem gehäkelten Bettjäckchen. Ne? Mhm. Und sagt zu mir, Mutti hat gesagt, das musst du dir über die Schulter legen. Ne? Und ich sage, dann liegt das deiner Mutti über die Schulter. Ja, ne? Ja. Sag ich schwitze, mir ist warm. Hatte er denn vorher auch schon andere Freundinnen? Weißt du das? Er hat gesagt, also die Beziehung ist meistens immer nach 14 Tagen. Also ich war die längste Beziehung. Du warst die längste Beziehung. Also ich glaube, ich habe so einen langen Mut gehabt. Ich habe immer noch gedacht, du musst den auf den richtigen Weg bringen. Der sieht so gut aus. Ne? Du hast gerade schon das Thema Bett angesprochen. Es passierte nur 2 Mal wegen der Bandscheiben. Ja, in der Woche. Ne? Aber wenn es denn passierte... Ja, dann darf man das auch nicht länger wie eine Viertelstunde machen, weil das sonst ungesund ist. Das ist nicht gelohnt. Das werde ich nie vergessen. Du kannst heute drüber lachen. Ich kann heute drüber lachen. Aber bist ein gebranntes Kind wahrscheinlich, was diese Art von Männern angeht. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ne? Auf jeden Fall. Wenn ich das denn schon höre. Oder ich habe jetzt auch einen Bekanntenfall, so einen ähnlichen Fall. Und da habe ich schon gedacht, oh, sei vorsichtig. Ja. Das ist ein Klammern. Mucki. Musst du mir jede Stunde Rechenschaft haben. Ja, das klingt also wirklich fürchterlich. Ja. Ich danke dir für deinen Anruf. Ich danke dir. Alles Gute für die Sendung. Tschüss, ne? Ciao. Ciao. Jetzt geht es weiter mit Petra. Hallo Petra. Ja, hallo. Petra, hallo. Wie alt bist du? 26. Du willst erzählen über Muttersöhnchen, Mamasöhnchen. Ja, genau. Hast du da Erfahrungen gesammelt schon? Ja, habe ich. 6,5 Jahre. Oh. Ja, das ist zwar jetzt ungefähr so, ja, auch 2,5 Jahre her, aber das war doch etwas heftiger, die also Zeit. Du warst, im Klartext gesagt, 6,5 Jahre mit einem Muttersöhnchen zusammen. Ja, genau. Also das ist eine lange Stange Zeit, ne? Ja, ist richtig. Erzähl uns ein bisschen über den Typ. Ein bisschen über ihn erzählen. Was machte es aus, dass er ein Muttersöhnchen war? Wie merkte man das? Ja, seine Mutter hat gesagt, sie hat gerufen und er ist gesprungen. Also so ähnlich wie bei Mucki gerade, was sie erzählt hat? Ja, habe ich nicht ganz mitgekriegt. Mhm. Hat denn die Mutter sich auch sehr in eure Beziehung gefunkt irgendwie? Ja, wir haben eigentlich immer zu dritt gelebt. Ach, wie in einem Haus auch? Ja, ich bin nach circa 4 Jahren sind wir zusammengezogen und haben dann in einem das war das Haus seiner Eltern und da waren dann 2 Wohnungen. Mhm. Und wir haben dann eine Wohnung davon gehabt und das war eigentlich immer zu dritt. Ja. Also im Prinzip schon abgeschlossen, die Wohnung, aber doch irgendwo eine Verbindungstür, wobei seine Mutter nicht eingesehen hat, dass ihr Mann sein Zimmer, was er noch oben in unserer Wohnung im Prinzip hatte, nach unten geht. Und da eben sie irgendwas abgibt von ihrem Raum, den sie da unten hat. Also es gab auch noch einen Schwiegervater. Ja, genau. Ja, der hat sich dabei relativ rausgehalten. Genau. Und ja, der hat einfach gesagt, ja, mach den Mann. Ich habe mein Leben, ich könnte weiterleben. Was war das, was dich am meisten genervt hat an deinem ehemaligen Partner. Also das bezogen jetzt auf diese Verbindung mit der Mutter. Dass er eigentlich nie zu mir gehalten hat. Mhm. Kannst du da mal ein Beispiel nennen? Ja, zum Beispiel, ich habe Treppe geputzt. Mhm. Eine halbe Stunde später kommen sie dann hinterher und muss dann nochmal wischen. Mhm. Das wäre zum Beispiel einmal was gewesen, hat das an meinen ehemaligen Freund gesagt. Mhm. Darauf kam dann eigentlich gar nichts. Mhm. Keine Reaktion. Ich vermute, dass im Laufe von so vielen Jahren es sehr viele solcher kleinen oder kleineren Ereignisse gab. Gab es auch mal ein sehr großes, wo es wirklich dann geknallt hat an allen Fronten? Ja, das ist das gewesen, weshalb ich dann ausgezogen bin. Mhm. Sie hat dann die Toilette gewischt, gemacht, weil sein Vater, wie gesagt, oben noch ein Zimmer hatte, wo er geschlafen hat. Im Prinzip in unserer Wohnung und dazu noch so eine kleine Toilette. Sie hat sie sauber gemacht und hat mir dann, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall gab ein Wort das andere. Ich hätte mich ins gemachte Nest gesetzt und da, wo ich dann herkommen würde und solche Sachen. Daraufhin habe ich dann meine Sachen genommen, bin dann ja wirklich fluchtartig ausgezogen, habe meinem Freund das gesagt. Und er hielt es nicht für nötig, überhaupt seiner Mutter irgendwas in irgendeiner Weise was zu sagen. Er hat die ganzen Jahre über immer mehr zu seiner Mutter gehalten als zu dir. Ja, genau so. Warum oder wieso hast du das so lange ausgehalten? Ja, Liebe macht blind. Aber über sechs Jahre? Ja. Kann ich ja noch verstehen, so das erste Jahr, wenn man dick verliebt ist. Aber wenn man sowas geballt mitbekommt, eine solche lange Zeit, dann muss einem es doch irgendwann oben stehen. Ja, das ist richtig. Also wie gesagt, wir waren 4 Jahre zusammen, da sind wir dann zusammengezogen. Mhm. Und es hat dann auch nicht ganz so lange gedauert, bis ich dann wieder ausgezogen bin, ungefähr ein Jahr. Mhm. Ja, und dann hat sich das alles so noch hingeschleppt. Also es war eine letztendlich auch eine permanente Diskriminierung deiner Person, ne? Ja. Klar. Er hat wirklich eigentlich ständig zu seiner Mutter gehalten und nicht zu mir. Trotzdem sage ich es nochmal, ich kann es nicht verstehen, dass man das so lange erträgt. Ja, ich weiß. Ich habe da ja auch so viele Dinge gesehen, wo ich gesagt habe, Mensch, warum hast du das überhaupt so lange ausgehalten? Mhm. Warum hast du es so lange gemacht? Aber, ne, ich habe ihn abgöttisch geliebt. Mhm. Du warst ihm irgendwie hörig und warst auch abhängig von ihm. Oder? Ja. Aber dann ist es irgendwann, ist das fast dann zum Überlaufen gekommen, wie du gerade erzählt hast, und das war es dann. Er hat dann auch nicht großartig um dich gekämpft. Ja, genau. Ist richtig. Der hat mich im Prinzip gehen lassen. Mhm. Das ist der I-Punkt auf alles, ne, was da vorgefallen ist. Ja. Nie wieder ein Muttersöhnchen. Sagst du. Genau so. Nie wieder. Also, wenn ich das in irgendeiner Weise mitkriegen sollte oder so, ich werde mich selber nicht mehr aufgeben für eine andere Person. Und du hast jetzt schon Sensorien, wie du das erkennst, ne? Gehe ich mal von aus. Ja. Petra, danke für deinen Anruf. Ja, okay. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, wen haben wir jetzt? Auf welcher Leitung? Jetzt geht's weiter mit... Wir haben wieder einige Probleme, meine Lieben. Auf der 7 bekomme ich Fridolin nicht, sage ich jetzt zu meiner Regie. Was machen wir? Hallo? Hallo, wer ist da? Ja, hallo, hier ist der Toni. Toni, ich grüße dich. Ja, hallo. Wie alt bist du? 21. Ja? Ja. Und du fühlst dich bei dem Thema irgendwie angesprochen? Ja, richtig. Inwiefern? Also, es sieht so aus, und zwar, ich habe Eltern, die mir jetzt so ziemlich auf den Kopf trampeln, so langsam, bezüglich Ausziehen und so. Hm. Und zwar... Die wollen, dass du ausziehst, oder wie? Ja, nee, also die zu mir sagen, ich soll jetzt so langsam meine eigenen 4 Wände und so gucken, dass ich mir finde. Und das geht halt nun mal im Moment nicht, weil ich im Februar einen Unfall hatte und jetzt auch gerade mit dir von der Reha-Klinik aus spreche. Ja. Und kann natürlich oder konnte bis jetzt nicht arbeiten, da ich nicht sitzen durfte und bin natürlich da jetzt so ziemlich behindert dadurch mit der Arbeit und meine Ausbildung weiterzumachen. Ja, jetzt suche ich gerade die Verbindung zum Thema. Ja, also es sieht dadurch aus, meine Eltern haben jetzt natürlich mir sämtliche Sachen in den Kopf gedrückt, auch mit der Sache mit dem Ausziehen und meine eigenen 4 Wände und überhaupt. Mhm. Und ich wäre doch alt genug und könnte auf meine eigenen 2 Beine stehen und soll mich da jetzt langsam umschauen. Ja. Also, ich verstehe es immer noch nicht. Ich verstehe das nicht, wie das zum Thema Muttersöhnchen passt. Ja, es ist so, ich bin schon 21 und ich bin wirklich jetzt seitdem immer zu Hause. Und wenn ich da andere sehe, also von meinen Freunden, die schon, die sogar vielleicht jünger sind als ich und ihre eigenen vier Wände schon haben, dann komme ich ja manchmal schon mal vor als von Muttersöhnchen. Klar, siehst du selbst, hast da so ein Gefühl, eher Muttersöhnchen zu sein, obwohl du im Moment ja in einem speziellen Fall bist, da du in einem Genesungsprozess dich befindest und ja, richtig. Insofern doch gerne noch zu Hause bleiben würdest. Mhm. Was mich wundert, ist, dass deine Eltern, auch deine Mutter, obwohl du krank warst und schlimme Sachen jetzt erlebt hast vermutlich, zu dir sagen, du sollst ausziehen. Ja, das ist richtig. Ich meine, die haben ja schon, soll ich sagen, seit einem halben Jahr geht es schon. Also es ist nicht nur seit diesem Jahr. Mhm. Und das soll jetzt bis zum Sommer, bis sie mich renegeriert haben, also auf jeden Fall laufen. Ne? Also das heißt, im Sommer wärst du theoretisch, hoffen wir das, in der Lage auch alleine zu leben. Richtig, also ja. Von deiner gesundheitlichen Position her. Ja, richtig. Ja. Aber trotzdem hast du Schiss davor. Ja, richtig. Ja. Und zwar, es ist das ganz einfache Thema. Und zwar, es ist so, ich konnte ja jetzt dieses halbe Jahr, bin ich ja ausgefallen durch die Krankheit und konnte jetzt im Mai, wo wir Prüfungen hatten, leider nicht teilnehmen. Mhm. Muss natürlich jetzt dies alles verschieben auf Ende dieses Jahres. Jetzt hast du natürlich wunderbare Erklärungen, nämlich deine Krankheiten. Und ich kann das jetzt nicht genauso unterscheiden, ob das nur vorgeschoben ist oder ob du genauso reden würdest, wenn du die Krankheit nicht gehabt hättest oder den Unfall. Das heißt, ich kann dich das gar nicht richtig beschimpfen, was ich gerne täte, wenn du dich ja als Muttersöhnchen outest. In irgendeiner Weise habe ich natürlich auch Verständnis jetzt für deine Situation, dass du sagst, ich muss erstmal vielleicht noch einmal Fuß fassen und brauche die Hilfe der Eltern. Ja, das ist richtig. Und die kriege ich natürlich nicht und ich kann ja nicht wieder einsteigen. Aber dann sind die auch ziemlich hart mit dir, ne? Es ist hart, aber ich hatte lange genug Zeit, sagen meine Eltern, schon vorher. Ich meine, das Limit ist jetzt auf Sommer gesetzt und ich weiß es jetzt noch nicht. Also genau weiß ich nicht, ob ich da jetzt nochmal mit denen mich da ganz offen unterhalten kann, aber ich glaube kaum, dass da... Also die kennen dich ja vermutlich besser als ich jetzt in den paar Minuten und wenn die sagen, dass da genug Zeit war und die können das auch wahrscheinlich besser einschätzen, dann gehe ich mal fast davon aus, dass die recht haben. Und das ist vielleicht jetzt wirklich die super Chance für dich, dich selbst in den Hintern zu treten. Und wenn es am Anfang auch schwierig ist, aber dass du da deinen ersten eigenen Start hinlegst und deine eigenen Erfolgserlebnisse dann auch hast. Und nicht immer wohlbehütet unter dem Mutterrock. Ja, agierst. Ich möchte ja auch selber endlich auf meinen eigenen Beinen stehen, aber es ist dieses Jahr schon blöd angefangen. Ja. Durch den blöden Unfall hat sich das ganze Jahr jetzt schon fast für mich zu Ende. Ne? Also, was den Genesungsprozess angeht, wünsche ich dir wirklich alles Gute und gute Besserung. Und was die andere Sache angeht, wünsche ich dir einen Tritt in den Hintern. Ja. Okay. Das mache ich auf jeden Fall, Domian. Tschüss, Toni. Und deine Sendung ist spitze, muss Dankeschön. Ich sagen. Tolle Tschüss, Toni. Idee. Ciao. Okay, ciao. Wer ist jetzt dran? Fridolin. Hallo, Fridolin. Ja, hallo nochmal. Du bist 29. Ja. Und wir waren gerade weg. Jetzt musst du nochmal von vorne anfangen. Jetzt hatten wir gerade ein paar Pannen. Also Muttersöhnchen. Jo. Ja, du bist eins. Jo, also ich wohne, seit ich also auf der Welt bin, nur bei meiner Mutter. Ja. Beziehungsweise vier Jahre habe ich getrennt gewohnt, aber das war eigentlich schon fast wie bei meiner Mutter. Das waren 100 Meter weiter von ihr entfernt und die war praktisch fast jeden Tag bei mir und hat trotzdem alles aufgeräumt, sodass ich auch in dieser Zeit nie von ihr wegkam. Wie kam es zu diesen vier Jahren? Wie es dazu kam? Nee, weil ich damals gedacht habe, jetzt ziehe ich aus und so, und da war sie eigentlich auch dafür und hat gemeint, ja, probier's mal, selbstständig zu sein. Mhm. Aber selbstständig konnte ich nie werden, weil es hat eigentlich nie was gebracht. Mhm. Weil sie mir das nie gelassen hat, selbstständig zu werden. Und dann ist sie immer gekommen, hat die Wohnung immer aufgeräumt, hat sogar für mich gekocht, hat was mitgebracht und alles drum und dran. Da habe ich gleich gedacht, ja gut, dann kann ich gleich wieder daheim wohnen. Gibt es einen Vater noch? Nee, mein Vater ist seit 9 Jahren tot und dadurch ist es auch mehr gekommen, weil früher war ich, damals wo mein Vater gestorben ist, so mit 20 war ich eigentlich noch relativ selbstständig und so und nachher hat sie mich irgendwie voll reingezogen. Mhm. Gibt es noch andere Geschwister? Nee, ich bin Einzelkind. Einzelkind. Was machst du vom Beruf? Ich habe Koch gelernt und zurzeit schaffe ich bei Bosch Das ist also ein bisschen Werbung. Ja. So als Produktionsmitarbeiter. Ja. Und lässt dich Tag für Tag, Nacht für Nacht von der Mami betütteln. Ja, also Nacht eigentlich weniger. Naja, gut, aber auch meine Ruhe. Aber Tag, ich sehe sie halt die ganze Zeit, außer wenn ich bei der Arbeit bin. Ja. Und sonst weggehen habe ich eigentlich gar nicht so große Lust mehr und so, weil ich eigentlich mehr auch, mich auch gut jetzt mit der Mutter verstehe eigentlich zur Zeit. So, dass ich lieber mit ihr vom Fernseher, die haben mich halt so dran gewöhnt und rede auch, wenn ich ein Problem habe, lieber mit meiner Mutter als damals mit Freunden und so, die ich da doch auch schon verloren habe. Ja, dieses Experiment ist dann gescheitert, dann habt ihr irgendwann gesagt, nachdem die 4 Jahre vorbei waren, ich komme wieder zurück und du bist dann wieder in dein altes Kinderzimmer eingezogen. Ja, so mehr oder weniger. Genau. Nun sagst du, dass du gerne abends am liebsten mit deiner Mutter vom Fernseher sitzt. Ja, weil das bringt mir einfach zur Zeit auch mehr Spaß, weil ich mit anderen Leuten kaum auskomme. Und das kommt auch hauptsächlich dadurch, weil ich halt schon in einem Alter bin, wo man nur meine Familie hat und weiß Gott was. Und die Leute kommen dann mit mir zurecht, dass ich eigentlich meine Mutter als wichtigste Person ansehe. Ja, nun klingt das ja eigentlich ziemlich arm. Ne, wenn du sagst, als 29-jähriger junger Mann, der in Saft und Kraft steht, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mit meiner Mutti abends vor dem Fernseher zu sitzen. Nichts gegen die Mutti, mit der man ab und zu mal Fernsehen guckt, das mache ich auch gerne. Aber beängstigt das dich nicht, dass du ja irgendwann alt und grau wirst und dein ganzes Leben an dir vorbeifließt? Ja, schon, aber mir fehlt zurzeit eigentlich die Kraft, da was Neues draus zu machen. Jetzt von vorne nochmal anzufangen. Ich habe es damals probiert, ich habe damals auch eine Beziehung gehabt und so. Ich habe jetzt eigentlich gar nicht mehr die Lust dazu, das nochmal zu probieren. Warum nicht? Weil ich mich einfach in der Situation zurzeit relativ wohl fühle. Du bist ein ganz bequemer und fauler Sack vielleicht, kann das sein? Ja, schon. Ja? Das ist natürlich das Optimalste. Die Mutti macht alles für dich. Ne? Ja, die wäscht die Socken, die Unterhosen, die kocht für dich, obwohl du kocht bist. Die putzt dein Zimmer. Du brauchst wahrscheinlich überhaupt nichts machen. Ist das so? Ja, so ungefähr doch. Also im Haushalt hilfst du überhaupt nicht? Nee, kaum. Weil ich auch tagsüber arbeite, weil sie behandelt mich eigentlich wie damals ihren Mann. Ja. In einer Art. Ja. Und ich fühle mich auch fast verheiratet mit meiner Mutter, wenn ich so sagen kann. Oh, klingt so, aber alles schlimm. Ja, schlimm. Mensch, Fridolin. Das klingt wirklich schlimm. Hast du nicht die Sehnsucht, auch eine Freundin mal zu haben, vielleicht eine Familie zu gründen? Ja, also die letzte Freundin, die ist jetzt auch schon 3 Jahre her und so. Und sicherlich, die Sehnsucht ist da, aber. Aber? Was aber? Erstens komme ich kaum weg und wenn ich wegkomme, das liegt an dir selbst. Doch, weil der Freundeskreis, also mir fehlt einfach auch der Freundeskreis dazu. Die müssen halt von der Arbeit irgendwie jetzt was aufbauen und alles drum und dran, das halt für mich total viel Kraft haben. Und ja. Du lässt dich absolut hängen. Ja, total. Ein Freundeskreis fällt nicht vom Himmel, eine Frau fällt nicht vom Himmel, nichts fällt vom Himmel. Ja, klar. Ja? Da habe ich zurzeit eigentlich gar nichts außer meine Mutter und so. Und, und deswegen hänge ich auch an ihr, weil ich weiß, auf die kann ich mich noch verlassen. Was machst du mal? Wir wünschen ihr ein langes und gesundes Leben. Trotzdem, was machst du? Was geht in deinem Kopf ab bei der Vorstellung, dass deine Mutter vielleicht mal nicht mehr da ist? Ja, das wäre, also das wäre am Anfang sicherlich übel und so, und dann muss ich halt alleine leben und dann denke ich mir, dass es dann mit der Zeit geht und dass ich vielleicht da doch Leute kennenlerne und so. Macht deine Mutter das eigentlich so gerne mit oder tritt die dich auch schon mal und sagt, hier Fridolin, geh doch mal ein bisschen raus und lern mal Mädchen kennen? Überhaupt nicht. Also die hält dich also auch bei sich? Ja, weil meine Mutter hat auch nicht sehr viele Bekannte, mit denen sie das machen kann und so, und die freut sich eigentlich, dass ich die meiste Zeit da bin. Und so. Finde ich von deiner Mutter verantwortungslos. Weil ich finde, dass sie dafür sorgen müsste, dass ihr Sohn auch ein eigenständiges Leben führt. Das heißt ja nicht, dass du dich von ihr lossagst. Sie unterstützt ja im Prinzip deine lasche Ader noch. Das, denke ich, ist zu kritisieren an deiner Mutter. Ne? Aber an dir ist natürlich ganz massiv zu kritisieren, dass du das alles irgendwie so laufen lässt. Ja. Keine Lust auf Frauen, Mensch. Ja, Lust auf Frauen schon, aber die Chance, eine kennenzulernen, ist halt irgendwie nicht gegeben zurzeit. Ja. Wenn jetzt einer auf mich zukommen würde und sagen würde, komm mal raus, und dann würde ich höchstwahrscheinlich schon mitmachen, aber das kommt einfach nicht irgendwie, weiß auch nicht. Das liegt auch sicherlich an meiner Art, dass ich auch nicht zu den Leuten persönlich hingehe und so, weil ich einfach denke, ich gehe jetzt nach Hause und dann habe ich mein... Was machst du mit deiner sexuellen Energie? Boah, schwierige Frage. Nix, ja. Nix. Ist ja auch nicht so schön, ne? Ja, schon. Ist halt zurzeit im Ruhestand, ja. Mann, Fridolin, hört sich nicht gut an, finde ich. Hört sich nicht gut an. Glaubst du denn auch, dass deine Mutter gar nicht gerne sehen würde, wenn da ein Mädchen auftauchen würde? Ja, da gab es damals mal Probleme mit einer Beziehung, die sie nicht leiden konnte, die Frau. Aber es war einmal und in der Beziehung, obwohl ich damals auch alleine gewohnt habe und so, die konnte schon leiden. Bloß halt, die haben sich zwar nicht einigen können jetzt mit dem Haushalt und so, dass es halt meine Mutter machen musste, war sie halt dagegen und dadurch war meine Mutter dagegen, dass sie dagegen ist. Und also sie wird sich sicherlich freuen, wenn ich eine Freundin hätte, glaube ich schon, wenn es eine Gescheite ist. Wenn es eine Gescheite ist. Ja, genau. Und die auch auf mich aufpasst, weil sie sicherlich Angst hat, dass ich jetzt eine kennenlerne, die nicht so auf mich aufpasst, wie sie es tut. Dass du da irgendwie in schlechte Gesellschaft kommst. Genau. Fridolin, ich wünsche dir, dass du dich ein bisschen mehr emanzipierst, loslöst von deiner Mutter, trotzdem ein gutes Verhältnis natürlich hast mit deiner Mutter und dass da eine schöne, nette junge Frau für dich auftaucht am Horizont. Viel Glück. Jo. Tschüss, Fridolin. Ja, danke. Ciao. Frank, 27. Hallo, Frank. Ja, hallo. Morgen, 27. Ja. Bei euch hört sich dann immer so an als Müttersöhnchen, da wird man immer so negativ. Ja. Hallo, ich hörte sich gerade auch ein bisschen negativ an, oder? Ja, klar, der war schon extrem vorgewesen, ja. Muss ich schon sagen. Aber ich sag mal so, ich habe auch bis 25 zu Hause gewohnt. Und ich muss sagen, ich habe mal zwei ältere Geschwister, war immer das Nesthäkchen gewesen und so. Und dann ist das automatisch, dass man dann von der Mutter also mehr umsorgt wird. Ja, klar, ja. Und ich sage jetzt, seit anderthalb Jahren bin ich ausgezogen. Und aber sag mal so, ich habe mich von der Mutter immer noch nicht getrennt. Die bringt mir jeden Tag Essen, weil ich bin auch am Arbeiten. Wie weit weg wohnst du von der Mutter? 2 Kilometer. Also auch nicht so sehr weit, ne? Nee, nee. Als du ausgezogen bist, war das ein bisschen dramatisch oder hat sie gesagt, okay Junge, nun ist es auch Zeit? Ja, nee. Also das ging von heute auf morgen, aber von mir aus. Und sie war eigentlich tot traurig gewesen. War sie? Ja, also sie war fertig mit den Nerven. Also ich hatte gesagt, ich habe Freitag Bescheid gesagt, dass ich Samstag ausziehe. Oh, das ist natürlich auch dann ein harter Schlag, ne, ja, für die Arme. Knallhart gewesen, aber das musste damals sein. Wie hast du ihr das denn begründet? Das ist ja dann für Mütter unter Umständen auch schwer zu verstehen. Ja, das war, ich hatte eine Wohnung gekriegt, ich hatte mich sowieso schon drum gekümmert gehabt, aber ich habe ihr das nie gesagt gehabt. Warum nicht? Ja, vielleicht die Angst vor der Reaktion. Dass sie das alles noch ein bisschen stoppen könnte? Ja, sicher. Ja. Und damals musste ich, also das war auch, wir hatten damals eine Riesenwohnung gehabt, dann sind wir für eine kleinere umgezogen, da klappte das auch nicht mehr so. Aber ich sag mal, von dem Verhältnis her, was ich heute noch zur Mutter hat, ich habe jetzt vor kurzem einen Arbeitsunfall gehabt, lag im Krankenhaus 14 Tage, die war jeden Tag da gewesen, jetzt feiere ich schon seit 6 Wochen, war Knöchelbruch gewesen, und die war jeden Tag hier gewesen. Und heute saß ich noch mit dem Kollegen hier, hat einen Kaffee getrunken gehabt, kam die Mutter rein, brachte direkt eine Tasche mit vom Einkaufen. Habt ihr mir den Kühlschrank vollgemacht? Ja, und das erste Wort, wo die Mutter raus war, ja, unser Muttersöhnchen. Das war der erste Spruch von meinem Kollegen. Ja, nun gut, nur ist das wieder ein Sonderfall, du bist krank. Geh mal ein bisschen zurück, als du nicht krank warst. Wie sieht die Versorgung denn aus? Also gehen wir mal so ein paar Sachen durch. Putzt sie für dich in deiner Wohnung? Nee, sag mal, das ist zum Beispiel so ein Ding, da bin ich wieder stolz auf mich, dass ich früher an ihr Rockzipfel gegangen habe. Ich habe da viel mitgekriegt. Ich habe die Sauberkeit von ihr mitgekriegt. Ich kann auch selber kochen, nur eben die Lust und die Zeit fehlt. Also du putzt auch dein Klo und du machst die Spüle. Ja, also bei mir kann man vom Boden essen. Meistens muss man ja nicht unbedingt. Nee, aber ich sag, die meisten Frauen, die ich kenne, die kommen hier rein oder was, die sagen immer, wo ist deine Freundin? Sag mal so, letzte Beziehung habe ich jetzt nicht so. Also das hast du abgeguckt von deiner Mutter und du machst es selbst. Wie sieht's mit der Wäsche aus? Ja, die wäscht sie nur selber. Weil ich habe hier so eine Apartmentwohnung, das heißt, mit Waschmaschine ist da nicht. Ja. Aber das macht sie auch. Also es ist natürlich immer so eine Gratwanderung auch. Also so ein enger Kontakt zur Mutter bedeutet ja noch nicht, dass man Muttersöhnchen ist. Ja, aber wenn man sagt, ich habe das Gefühl, mit meiner Mutter verheiratet zu sein, dann ist halt... Ja, das war ja gerade schon extrem gewesen. Der macht ja dann wirklich... Wie sieht es denn bei dir aus so in puncto Frauen? Kann deine Mutter das ab, wenn du mit Frauen auftauchst? Ja, sie wünscht dir das eigentlich auch, aber ich habe da eigentlich auch keinen Bock auf feste Beziehungen. Ich bin jetzt mittlerweile 27. Aber ich sag mal, die längste Beziehung hat ja, glaube ich, einen Monat gedauert. Oder? Ach, länger noch nicht? Nee. Das ist auch schon erstaunlich. Ja, aber... Hast du die mit nach Hause genommen? Die hat eigentlich nie eine kennengelernt von mir. Wie kommt das? Ich weiß nicht. Hast du Angst, deiner Mutter... Ja, ich habe da noch nie richtig drüber nachgedacht. Hast du Angst, deiner Mutter damit weh zu tun, wenn du mit einer Frau auftauchst? Na, ich glaube, die wird sich drüber freuen. Ist das schon mal Thema, dass sie sagt, ja Junge, was ist denn mit Freunden? Ja, die wundern sich zwar manchmal schon mal, ne? Und dann kommen auch schon mal da Dinge auf, ja, vielleicht bist du ja doch verkehrt rum. Ja, genau. Was, ne? Ja. Und wie ist da immer der Spruch so, ne? Mhm. Auch von anderen Bekannten und so, ne? Ja. Aber ich sag mal so, im Sexualleben, das läuft schon. Also, machst du dir selbst keine Sorgen? Nö. Ja. Und wenn nicht, dann mache ich es mit dir selbst. Ja, klar, ist sicher. Nein, die Frage war nur, ob die Mutter das befürworten würde, wenn. Ja, das glaube okay. ich doch, glaube mhm. ich doch. Also du würdest von dir sagen, du hast ein relativ gesundes, enges Verhältnis zu deiner Mutter? Ja, aber nur, dass das wieder von anderen als Muttersöhnchen tituliert wird. Ärgert dich das dann manchmal, wenn das so hört? Ja, ich sag mal, das sagen aber auch viele Leute, die, sag mal, nicht so einen guten Kontakt zur Mutter haben oder das überhaupt nicht kennen, sag ich mal so. Meinst du, dahinter steckt auch so ein bisschen Neid? Ja, glaube ich doch. Wer ist in deinem Leben der wichtigste Mensch? Ja, ich glaube doch, meine Mutter. Das ist die Mutter? Ja, doch. Ja. Also, sag mal, zur Schwester haben wir auch gute Beziehungen und Bruder nicht so, aber ich sag mal, die Mutter ist doch die wichtigste. Ja. Danke für deinen Anruf. Ja, darf ich noch eben meine Mutter grüßen? Ja, bitte. Hallo Mutter, alles klar? Hallo Danke, Mutter, tschüss. Schöne Grüße, tschüss Frank. Tschüss, ja. Tschüss, jetzt haben wir 1:30 und wir machen eine kleine Pause. Eins Live, Domian, Talkradio aus Köln vom WDR, von Eins Live und vom WDR Fernsehen. Und heute Nacht heißt unser Thema Muttersöhnchen. Ich bin ein Muttersöhnchen. Und ich frage die Männer unter euch, wer von sich selbst sagt, ich bin ein Muttersöhnchen, oder wer von sich selbst sagt, meine Mutter ist letztendlich das Allerwichtigste in meinem Leben. Dann kommt eine ganze Weile nichts. Dann kommen vielleicht Frauen, vielleicht, oder dann kommt vielleicht der Rest der Verwandtschaft oder der Familie. Und ich würde natürlich auch gerne, und das habe ich gerade ja auch schon gemacht, auch weiter mit Frauen sprechen, die sozusagen Opfer von Muttersöhnchen waren oder sind, die mit Muttersöhnchen liiert waren oder sind. 0130 29 11, das ist die Telefonnummer, und die Faxnummer lautet wie immer auch kostenfrei 0130 11 51 22. Und am Telefon jetzt ist der oder die Shannon, 27. Stimmt das? Hallo? Eine Frau, Shannon. Ja, hallo. Hallo. Ja, also ja. Ich meine auch, ich bin mit einem Muttersöhnchen zusammen gewesen. Ja. Er war 39 und er hat also seine Mutter Wäsche waschen lassen und bügeln lassen. Und das mit 39. Ich muss dazu sagen... Klingt auch nicht gut. Ja, in dem ersten Jahr, wo ich mit ihm zusammen gewesen bin, ich bin nur ein paar Mal in der Woche zu ihm gefahren, da hatte er wohl eine kleine Wohnung. Mhm. Da hatte er nur eine kleine Kochnische und also keinen Platz für eine Waschmaschine. Ja, und dann habe ich mir nichts dabei gedacht. Ich denke, ja, ist verständlich. Mhm. Die war wirklich klein. Und dann hat er nach einem Jahr eine Wohnung gekauft, also eine richtig große. Mhm. Die haben wir gemeinsam renoviert. In der Zeit haben wir bei seiner Mutter gewohnt. Mhm. Ja, und also ich durfte keinen Handschlag machen. Ich durfte nicht kochen, ja, nicht sauber machen oder so. Aber ihr wart während dieses Jahres schon zusammen? Ja, ein Jahr später. Ja, also aber da musst du das doch schon mitbekommen haben, dass da irgendwas... Nee, da hatte er die kleinere Wohnung. Ja, trotzdem, es geht, macht sich ja nicht nur an der Wohnung fest. Wenn ihr so irgendwie zusammen seid, dann... Na sicher, aber ich sag mal, Liebe macht blind, also... Auch wieder mal, ne? War nicht umsonst der Spruch. Ja, ja. Auf jeden Fall, dann, wo wir die größere Wohnung hatten, ja, dann, er hatte keine Spülmaschine gekauft oder, ja, ist ein, also Waschmaschine oder so, hat er nicht angelegt. Er ist 39, er war selbstständig. Und ich sag mal, er hätte das Geld dafür aufbringen können. Aber nein, er hat sein ganzes Geld in Ware investiert. Wie in Ware? Ja, in Ware. Er war selbstständig. Ach so. Er hat für Ware bezogen. Ja. Ja, und er hat die Sachen immer abends zu seiner Mutter gebracht und hat auch immer schön da gegessen. Also du wohntest aber nicht mit in dieser neuen Wohnung? Ich wohnte Doch, in der neuen Wohnung. Auch in der neuen Wohnung. Ich habe mit neu renoviert und er sagte, ja, ich spare erstmal Geld zusammen. Und hast du denn deine Wäsche dann auch mitgegeben zu der Mutter? Nee. Wollte er. Mhm. Da habe ich gesagt, nein, das sehe ich nicht ein. Also ich bin im Alter, ich kann meine Wäsche selber waschen. Und ich bin dann auch ein paar Mal in der Woche zu meinen Eltern zurückgefahren und habe dort meine Wäsche selber gewaschen. Mhm. Bin dann wieder mit frischen Sachen wieder zurückgefahren. Und du konntest ihn nicht überzeugen, dass man sich vielleicht für ein paar hundert Mal eine Waschmaschine Er hatte immer eine Ausrede. Er fand es bequem. Ja. Wie lange warst du mit dem Mann zusammen? Zwei Jahre. Also ein Jahr lang, das war wirklich Katastrophe. Die Mutter kam auch ständig zu der Wohnung hochgefahren. Mhm. Ja, und sagte Shannon also, du könntest mal ein bisschen besser putzen und so. Mhm. Und dann kam noch mein Freund an und sagte, dann hat die Mutter sogar selbst noch Hand angelegt in der Wohnung. Mhm. Ja, dann hatte ich Geld von meinen Eltern bekommen als Geschenk. Hör mal, ich möchte dich unterstützen bei deinem Freund. Hier kriegst du Geld für eine Küche. Mhm. Ja, und dann die Eltern, beziehungsweise die Mutter und der Sohn, also mein Freund, die wollten die Küche aussuchen. Ich durfte also nicht mitbestimmen. Und dann habe ich gesagt, nee, mir reicht es jetzt. Mhm. Ich muss in der Küche stehen und soll alles machen und die sollen die auch... Und die sollen die ausruhen, also habe ich nicht eingesehen. Mhm. Da gab's Krach. Ja, kann man sagen. Ja. Also ich habe die Tasche gepackt und bin fluchtartig. Ach so, das war dann der berühmte Tropfen. Ja, er hat der überlief dann. Ein Heidengeld für alle anderen Sachen ausgegeben. Mhm. Nur für, ich hatte noch nicht mal einen Kochplatz in der neuen Wohnung. Vielleicht mal zwei Platten. Also wegen dieser Küche gab es dann den großen Krach und den großen Streit. Ja. Und hat er denn, gerade haben wir es gehört, dass das nicht der Fall war, hat er denn dann versucht, irgendwie dich zurückzugewinnen oder um dich zu kämpfen? Heute noch. Nach wie langer Zeit? Nach zwei Jahren jetzt. Ihr seid zwei Jahre jetzt auch auseinander. Ja, und in seinen Augen bin ich immer noch mit ihm zusammen. Mhm. Er kapiert es einfach nicht. Während dieser zwei Jahre, als ihr zusammen wart, gab es da denn auch permanent Krach zwischen dir und dem Freund, wegen der Mutter? Und er hat immer zu Mutter gehalten. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte auch mal, also in der Zeit, wo wir die neue Wohnung renoviert hatten, dann hatten wir da gewohnt, bei der Mutter, in der Wohnung. Mhm. Und ich hatte manchmal so ein Gefühl, hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber manchmal hatte ich das Gefühl, er hätte am liebsten auch einen sexuellen Kontakt mit seiner Mutter. Mhm. Wir lagen einmal bei ihr im Bett und sie hat auf dem Sofa im Wohnzimmer geschlafen und dann kam die Mutter mit ins Bett. Das ist ja... Und dann, die hatte nur ein BH an, eine Unterhose und dann fingen die an zu röseln. Wie zu röseln? Ja, röseln ist ein Begriff, rumkeifern oder so. Ach, also so spaßig. Also so sich unter... und so. Ach so, sowas. Mhm. Also ja, und ich lag dabei. Ich denke, was geht denn jetzt hier ab? Ich denke, das ist doch nicht normal. Was ihr Frauen alle mitmacht, Mensch. Spätestens da hättest du sagen müssen, hier Junge, ab dafür. Du bist da habe ich immer gesagt, ich sagte immer, du bist ein Muttersöhnchen. Mhm. Weil mein Vorredner gerade vor der Pause, der sagte also, viele sagen immer, in den anderen Augen sieht es wie ein Muttersöhnchen aus. Also für mich ist es ein Muttersöhnchen, wenn er mit 39 noch nicht mal seine eigenen Scheißhosen... Klar, natürlich. Entschuldigung, aber da habe ich mich so aufgeregt. Diese Szene, die du gerade beschrieben hast, diese Bettszene mit der Mutter, das finde ich mega krass. Das also wirklich. Also mega krass. Also ich habe auch mit meiner Mutter drüber gesprochen. Meine Mutter... Hast du den hinterher mit ihm da nicht richtig Tacheles geredet? Was ist denn das hier für eine Szene? Ja, er hat alles... Ja, du bist nur... Genau wie mein Vorredner gerade. Das ist nur Neid. Mhm. Also ich finde es gut, wenn man sich mit seiner Mutter gut versteht. Ist okay. Mhm. Aber... Man kann das auch übertreiben, wenn die Mutter, ich lag nackt im Bett und er auch und die kommt da rein und dann nicht mal angeklopft. Ja, das ist unglaublich. Ja, und dann mit der Kocherei ständig. Ich sollte für ihn nicht kochen, also ich schätze mal, ich war nur für das Bett da. Mhm. Schätze ich mal. Er wäre am liebsten mit seiner Mutter verheiratet. Mhm. Also ich fand es unmöglich. Mhm. Und er hängt ja heute immer noch nach. Ja, heute immer noch. Mhm. Also du hast ihn für dich abgeschrieben, aber er sagt immer noch, du... Ja, ich schätze mal, er ist sexuell... Weiß ich nicht, aber... Wie alt? Die Mutter muss da dann auch schon etwas älter sein, ne? Ja. Ja, ja. Aber du wirst von dem Mann nichts mehr wissen? Nee, überhaupt nicht. Hundertprozentig nicht, ne? Nee, hasse ich für die Pest. Ja. Hoffentlich ist dir das wirklich auch eine Lehre, ne? Dass wenn du nochmal so jemanden kennenlernst, dass es nicht nochmal so abgeht, Liebe macht blind und du... Ja, aber gerade diese Muttersöhnchen, die haben immer wieder neue Ausreden. Mhm. Ja, ich habe kein Geld für eine Waschmaschine und ich habe... Shen, kann das sein, dass diese Männer auch einen bestimmten Instinkt bei Frauen wecken? Nee, dass sie auch etwas Bestimmtes bei Frauen, jetzt in deinem Fall auch bei dir geweckt haben, dass sie so irgendwie beschützt werden wollen und das auch den Frauen erstmal gefällt. Nee, das ist nicht so. Nee, ich schätze, das wollen die nur bei der Mutter haben. Mann, was für Geschichten. Ich danke dir für deinen Anruf, Shen. Alles klar. Tschüss, ciao. Herzlich willkommen, Uschi, 42. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo, Uschi. Heute habe ich noch ein Lied im Radio gehört, ein altes Lied von Stefan Sohn. Ach nee, ne? Nicht, ne? Das kennen die jungen Zuschauer gar nicht mehr. Ich kann es nicht hören, weil ich muss es mir öfter anhören. Uschi, ne? Mach keinen Quatsch. Ja, genau. Ja. Also ich habe ein Muttersöhnchen, ne? Du hast ein Muttersöhnchen. Ich finde es klasse. Du hast ein Muttersöhnchen. Wie alt ist er? 16. 16. Wie macht aber ich muss mich eben noch mal kurz über die Vorredner aufregen, ehe ich jetzt zu meiner Geschichte komme. Diese Fridolin-Nummer, die war ja wohl wirklich absolut zum Kotzen. Ja. Also wenn mein Sohn sich mit 29 so benimmt, dann werde ich mich in eine Therapie begeben, weil ich mich fragen muss, was habe ich eigentlich alles falsch gemacht? Also so ein Muttersöhnchen willst du nicht haben? Nee, ich habe einen tollen Muttersohn. Erzähl es dir. Ja. Ich bin mit ihm alleine, seit er ein Jahr alt ist. Aha. Also alleine wechseln, nicht wahr? Weil im bewegten Frauenleben passieren viele Männer. Ja. Und die hat er auch mitgekriegt. Aha. Und das war auch immer mein Bestreben, mein Leben zu leben und meinen Sohn sein Leben leben zu lassen. Und ich habe heute einen 16-jährigen Bengel, der fast 2 Meter groß ist, Schuhgröße 50 hat, sehr liebevoll mit mir umgeht. Und ich bitte, das liebevoll richtig zu verstehen. Also sowas, wie da eben angedeutet wurde. Also mit Bettkuscheln und so ist es. Nee, überhaupt nicht. Mhm. Aber wir kuscheln auch. Aber auf so eine andere, respektvolle Art und Weise. Die hat nichts mit Sex zu tun. Und mein Sohn gibt mir einen Kuss, wenn er kommt und wenn er geht, auch wenn seine Kumpel dabei sind. Und ich finde das auch in Ordnung. Ja? Das ist auch in Ordnung, mach ich ja, auch. Eben. Ja, eben. Finde ich völlig in Ordnung. Aber ich stelle mir gerade vor, mein Sohn wäre mit 29 jeden Abend hier und wir würden gemeinsam vom Fernseher sitzen. Ich glaube, ich würde tot umfallen. Uschi, wieso meinst du denn überhaupt, dass er ein Muttersöhnchen ist? Ja, weil natürlich alle Söhne Muttersöhne sind. Ja. Das ist auch völlig logisch, ja. Vätersöhne gibt es nicht. Wo ist denn bei dir die Grenze, wo du sagen würdest, also jetzt, hier mache ich einen Strich. Also das seit 3 Jahren erkläre ich ihm, wenn du 18 bist, fliegst du hier raus. Ja, weil ich einfach denke, ab dafür. Das ist eine gesunde Einstellung. Das ist mein Leben und ich bin auf die Welt gekommen, um mein Leben zu leben. Ja. Und ich habe dich haben wollen, deswegen habe ich viel von meinem Leben für dich gelassen, auch von meinem Privatleben, muss man einfach sagen, weil du hast es zwar, ich heirate jetzt zum dritten Mal, insofern ist es nicht ganz so schwierig für mich, aber... Also dein Bestreben wäre gar nicht, ihn lange an dich zu binden? Nee, überhaupt nicht. Aber ich denke, er ist ein Muttersöhnchen, weil er hat seinen Vater so gut wie nie gesehen und der Vater ist auch mittlerweile tot, der ist vor 3,5 Jahren tödlich verunglückt und er war ein, man kann es sagen, mein Sohn schläft ja jetzt, hundsmiserabler Vater, der sich also um seinen Sohn gekümmert hat, wenn es denn gerade mal so danach war und wenn nicht, dann nicht. Also die Verantwortung für das Kind, die hängt an mir. Und wenn du dir heute in der, wenn du heute in die Schule gehst, mein Sohn ist nun weiß Gott kein Musterkind, der ist eher ein Bengel halt, wie sie so sind in dem Alter. Und wenn ich mir dann in der Schule anhören muss, dass ich natürlich keine Berufstätigkeit ausüben darf, damit mein Sohn vollkommen das zu Hause hat, was alle anderen Kinder haben, dann muss ich ehrlich sagen, in welcher Zeit leben wir eigentlich? Ich habe wieder angefangen zu arbeiten, als mein Sohn 2 Wochen alt war, stundenweise. Ich bin Kollegin von dir, ich bin Journalistin. Aha. Ich habe lange in diesem schönen Haus, wo du jetzt sitzt, gearbeitet. Ja, viele Jahre. Uschi, das ist noch ein anderes Thema. Ich muss arbeiten. Ich will es nur einfach sagen. Ja, und du wirst immer als Mutter verantwortlich gemacht für das Wohlergehen des Kindes. Als mein Sohn geklaut hat, war ich mit meiner Berufstätigkeit dran schuld. Lass mich fragen. Wie empfindest du es? Ich meine, mit 16 Jahren wird er ja, oder ist er schon ganz schön flügge, ne? Jojo. Denke ich mal. Leider nicht so, wie er gerne möchte. Was für ein Gefühl? Hat er schon mal ein Mädel mit nach Hause gebracht? Ja, was geht da in dir ab? Das finde ich okay. Findest du okay? Also keine Eifersucht? Überhaupt nicht. Ja. Also er ist, wovor ich ein bisschen Sorge habe, das kann ich also auch sagen, mein Sohn hat, woher auch immer das kommt, kann ich lachen drüber, weil mein Freund ist 10 Jahre jünger als ich. Und er hat so ein Faible für etwas ältere Mädels. Ja, ja. Und er ist ein sehr netter, gut aussehender Junge. Und so meine Sorge ist einfach, dass so ein Mädel die Gefühle von so einem 16-Jährigen falsch einschätzt. Ja. Aber da muss er dann auch alleine durch. Ne? Da du muss kannst er ihn durch, irgendwie beraten. Da lasse ich ihn auch, um Gottes Willen, da muss er durch. Lässt du ihm im Bereich Sexualität auch freien Lauf? Vollkommen. Also er kann machen, was er will? Ja, selbstverständlich. Solange er Gummis nimmt. Die Gummis hat er schon immer mit 11 aus meinem Schrank rausgeholt und hat die im Portemonnaie gehabt und hat die dann freudestrahlend in der Gegend rumgetragen. Und ich habe dann immer nur gesagt, du musst darauf achten, wenn die Verpackung kaputt geht, musst du neu. Also da haben wir immer offen drüber gesprochen. Und ich weiß auch zum Beispiel, dass Jungs in dem Alter ja nun ihre Erfahrungen erstmal mit sich selber machen und die Spuren davon, die darf ich dann also auch beseitigen. Ja. Und das ist okay. Ist und wir reden da auch ganz locker drüber. Also ich glaube, dass du eine tolle Mutter bist. Das ist lieb, dass du das sagst. Das, glaube ich, findet mein Sohn auch. Hört sich klasse an. Aber es ist halt auch ein Muttersöhnchen, ne? Ja, aber so in dem Maße finde ich das schon sehr, sehr schön und auch in Ordnung. Also ich glaube, ich bin total stolz auf unser Verhältnis. Mein Sohn hat zum Beispiel, das war so eine Geschichte, die ist bei dir auch vor ein paar Wochen passiert, da rief eine Mutter an, deren Sohn gekifft hatte. Mhm. Und mein Sohn hat auch gekifft. Mhm. Und wie reagierst du? Ich habe hier natürlich einen Mordstanz gemacht, ja. Ich habe aber mit seinem Schulleiter gesprochen und wir haben über Strategien uns unterhalten. Ich habe mit der Drogenberatung gesprochen, das habe ich ihm alles gar nicht gesagt. Ich habe nur hier einen Mordaufstand gemacht und habe gesagt, wenn ich dich beim Kiffen erwische, dann zeige ich dich an bei der Kripo. Ja? Und das hat gewirkt? Ja. Er hat es dann, also irgendwie war er sehr bedröppelt darüber. Ich finde nicht, dass ein 15-Jähriger oder er ist wie gesagt knapp 16, dass der schon kiffen muss. Wahrscheinlich hat er dann geantwortet, Mutti, du hast doch wahrscheinlich auch schon viel gekifft. Ja, natürlich habe ich das. Das habe ich ihm auch gesagt, ja. Uschi, ich danke dir, dass du angerufen hast. War ein schönes Gespräch und euch beiden viel Glück. Tolle Sendung. Ne? Danke. Tolle Sendung. Tschüss. Tschüss, Uschi. Carsten, 24. Hallo. Hallo, Carsten. Zum Thema Muttersöhnchen. Du auch? Nein, ich nicht, aber ich lebe seit 7 Jahren mit einem Muttersöhnchen zusammen. Du bist schwul? Nein, das ist meine Freundin. Also meine Freundin ist eine Muttersöhnchen. Wie? Meine Freundin. Ja. Hängt eine Mutter. Ist eine Mutter-Tochter? Ja, Mutter-Tochter. Ja. Auch so Mutter-Tochter. Das hängt da ziemlich an ihrer Mutter fest. Das Wie macht sich das bemerkbar? Das macht sich bemerkbar. Jeden Tag bei der Mutter anrufen, ist mal Pflicht. Du machst es nicht? Nein. Ja gut, jeden Tag anrufen kann man ja sagen, ist ja auch noch nicht so schlimm. Was passiert denn noch so an deinen engen Verdrahtungen? Das Zweite ist, es gab mal auch früher vor 2-3 Jahren, weil ich lebe mit meiner Freundin jetzt seit 7 Jahren zusammen, seit 2-3 Jahren gab es auch mal so, krass gewesen, dass die Mutter sich in unsere Beziehung eingemischt hatte. Seit 7 Jahren lebt ihr zusammen? Seit 7 Jahren leben wir zusammen. Da warst du 17? Ja. Und dass sich die Mutter da eingemischt hat in unsere Beziehung. Und inwiefern hat sie sich eingemischt? Sie wollte ihre eigene Tochter vorschreiben, wie sie zu leben hat. Was hat sie denn vorgeschrieben? Wie sollte denn die Tochter leben? Sie musste immer mit sauberen Klamotten aus dem Haus gehen. Sie durfte nicht mit ungebügelten Sachen aus dem Haus gehen. Sie musste immer ordentlich. Also sie macht ihr richtig Vorschriften. Das gab's früher. Früher war es ziemlich krass. Wie reagierst du denn dann darauf? Wenn du das kriegst ja nun seit vielen Jahren schon mit. Steht's dir nicht auch irgendwie bis oben? Ja, das weiß auch sie, aber das Schlimmste ist, oder beziehungsweise, was mich am meisten ärgert, ist halt, wenn ich was sage über die Mutter, dann krieg ich eins in den Rücken reingehauen von meiner Freundin. Wie? Wirklich? Weil sie steht mehr zur Mutter, also auf die Mutter darf keiner was sagen. Also wir halten das mal fest, das ist nicht wörtlich, nicht verbal, sie haut dir wirklich eine auf die Nase? Ach so, nein. Ach so, nein, das meine ich nur so. Also, da fällt mir meine Freundin in den Rücken rein. Ich verstehe, ja. Also, hast du den Eindruck, dass letztendlich für deine Freundin auch die Mutter der wichtigste Mensch ist und nicht du? Die Bezugsperson, ja. Ja. Ich könnte so nicht leben. Wenn mein Partner, meine Partnerin mir zu verstehen gäbe, dass die jeweilige Mutter der wichtigste Mensch ist, würde ich mich sehr, sehr, sehr unwohl fühlen. Ich möchte in einer Partnerschaft der wichtigste Bezugspunkt sein. Das ist aber gut, daran habe ich mich jetzt mittlerweile schon gewöhnt. Was mich halt tierisch aufregt und tierisch nervt, ist, die erzählt alles der Mutter. Auch ganz intime Sachen. Es geht zum Beispiel, wenn irgendwas passiert hier bei uns oder wenn wir Krach haben. Da weiß sofort, dass am nächsten Tag die Mutter auch weiß. Carsten, würde ich nicht mitmachen, sowas. Wäre nicht mein Ding. Finde ich auch nicht, ich sag mal, finde ich auch nicht normal oder in Ordnung. Aber du musst damit zur Rande kommen. Danke für deinen Anruf. Okay, das tschüss, danke. Tschüss, ciao. Jetzt ist Edith am Telefon, die ist 35. Ja, hallo Domian. Hallo. Ich habe jetzt das Gespräch verfolgt und ich möchte mich ganz gern auf diesen Anrufer namens Fridolin beziehen. Ja. Der gesagt hat, dass er mit seiner Mutter zusammenlebt, recht glücklich anscheinend. Und möchte eigentlich ein bisschen Kritik an dir üben. Und zwar deswegen, weil ich der Meinung bin, solange es niemand wehtut, sprich wenn der keine Partnerin hat, ist es eigentlich meiner Meinung nach überhaupt nicht schlimm. Meinst du denn, dass das ein richtiger, normaler, gesunder Lebensweg ist, so zu leben? Ja gut, das ist kann man sehen, wie man will. Also es ist so, man muss differenzieren, meiner Meinung nach, ob jemand einen Partner hat, wo das natürlich dann sehr störend ist. Dann muss man unterscheiden, ob das ein Mann ist, der bei seiner Mutter lebt, sich auf die faule Haut legt, nicht in die Arbeit geht, sich von der Mutter durchziehen lässt, sprich die Mutter ausnutzen will. Oder ob das so ist wie bei diesem Fridolin, der sagt, er geht in die Arbeit, sich anscheinend nicht finanziell aushalten lässt und eigentlich niemand damit schadet. Du hast, letztendlich hast du natürlich recht. Wenn die beiden sich da rundherum und pudelwohl fühlen, ist das natürlich deren Bier. Ich habe da nur meine Meinung zu geäußert, dass ich so etwas... Klar, ich meine damit, man muss einfach differenzieren. Mhm. Man kann natürlich in diesen kurzen Gesprächen nicht genau auf das Leben der Einzelnen eingehen, aber es ist einfach ein riesengroßer Unterschied. Ein böses Erwachen geben, wirklich, wenn er dann irgendwann mal alleine da steht. Ne? Ja, den Gedanken habe ich mir auch gemacht, was wohl passiert, wenn die Mutter nicht mehr da ist, dann wird er sich wahrscheinlich eine Frau suchen und dann Vergleiche ziehen in Kochkünsten und so weiter. Mhm. Dann wird es natürlich schwierig für die Frauen. Da sind wir beim nächsten Thema. Ich verstehe nicht, warum die Frauen sich beschweren, die Muttersöhnchen haben, weil die müssen halt einfach auf den Tisch hauen und sagen, Moment, mit mir nicht. Mhm. Ja, alle Frauen vorhin haben gesagt, Liebe macht blind und sie haben es jahrelang mitgemacht, was ich auch nicht verstehe. Ja, das kann ich auch nicht verstehen. Also wenn ich halt einen hätte, der mit seiner Mutter sich ins Bett reinlegt, dann würde ich aufstehen und sagen, jetzt... In der Minute noch, ne? Genau. Würde, finde ich auch, müsste man aufstehen und sagen, jetzt langt's. Ne? Das ist eine, das ich nicht verstehe. Und wenn das andere... Gut, wenn der Mann sich wohlfühlt bei seiner Mutter und die Mutter mehr oder weniger einen Ersatz sucht in ihrem Sohn und sich die beide rundherum wohlfühlen und keiner irgendjemand schadet, sprich einem anderen Partner irgendwie auf den Keks gehen und dem irgendwo... Okay, ja, du hast recht. Muss ich unterschreiben. Völlig. Völlig recht hast du. Hast du denn in deinem Leben auch schon Erfahrungen mit solchen Männern gemacht? Nee. Noch nie? Das wird mir auch nie passieren. Also wenn mal der eine über den Weg läuft, dann will ich den ganz schnell wieder loswerden. Ist dir denn schon mal einer über den Weg gelaufen und den du schnell abgeschossen hast? Nein. Das würde man nicht bieten lassen. Nee, aber also ich könnte aus meinem Bekanntenkreis bestimmt gleich 3, 4 aufzählen, wo ich sagen würde, die passen auch in die Kategorie rein. Ach so, ich habe mir gedacht, jetzt Partner für mich. Ja, alles meinte ich eigentlich so. Ja, doch, da kenne ich schon Fälle, ja. Naja, aber als Liebespartner käme das niemals in Frage. Hast du Kinder? Ja. Söhne? Ja, ein Sohn mit 10 und eine Tochter mit 13. Aha. Wenn der Sohn, der jetzt erst 10 ist, sich in diese Richtung entwickeln sollte, dass er sehr Mama fixiert ist, wie wirst du dich dann verhalten? Bestimmt nicht so wie die Mutter von dem Fridolin, weil ich nicht in meinem Sohn einen Partner suchen würde. Also da würde ich mich nicht so verhalten. Klar, also ich, ich gehe jetzt einfach von diesem Fall aus, Fridolin und die Mutter, wo die Mutter anscheinend diesen Ersatz sucht, die wahrscheinlich keinen Partner mehr suchen möchte oder vielleicht auch, auch zu bequem ist wie ihr Sohn, der auch keine Partnerin suchen möchte, der sich auch pudelwohl fühlt in dieser Beziehung. Aber das würde mir nicht passieren. Also du klingst eher so ein bisschen wie Uschi, ne? Die da... eine gesunde Beziehung hat, sage ich mal. Edith, danke für deinen Anruf. Bitte, tschüss, ciao. Dirk ist am Telefon, höre ich, und der ist 24. Hallo. Ja, hallo Domian. Ja. Ja, und zwar rufe ich auch an zu dem Thema Muttersöhnchen. Aha. Und ich glaube, gerade zu dem Thema passe ich genau rein. Denn, ja, wie soll ich sagen, ja, meine Mutter, keiner geht über meine Mutter. Keiner geht über deine Mutter? Nein. Die Mutter ist heilig? Jawohl. Und zwar, wir haben auch das, ich wohne also auch noch bei meinen Eltern und wir haben also ein Haus und ich wohne oben und das habe ich dann mit 3 Etagen und oben die Etage ist nicht abgeschlossen. Und ja, ich habe also schon mehrere Beziehungen gehabt, nur meine Mutter, die kommt auch ab und zu nach oben, auch wenn ich Besuch habe. Und immer wenn ich eine Frau hatte, die Kritik an meiner Mutter geäußert hat oder nur irgendwas gesagt hat, die habe ich direkt rausgeschmissen. Die hast du direkt rausgeschmissen? Ja. Gibt es einen Vater? Ja, ein Stiefvater. Ja, also du lebst mit deiner Mutter alleine in dem Haus. Der der Vater nicht mehr in dem Haus. Nein. Der Stiefvater. Mhm. Das ist ja auch heftig, ne? Also nur Kritik an der Mutter reicht schon aus, das Mädel abzuschießen. Ja. Warum ist dir deine Mutter so wichtig? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe mich nie so richtig ja von meiner Mutter abkapseln können. Meine Mutter, die hat mich früher auch als Kind schon immer aus allem rausgehalten. Und ich weiß nicht, meine Mutter ist so wirklich so das heilige Objekt für mich. Siehst du deine Mutter vollkommen unkritisch? Bitte? Siehst du deine Mutter unkritisch? Ja. Findest du es in Ordnung? Ja. Ja, ich muss sagen, das Einzige, ich habe da auch so teilweise so ein bisschen Problem mit, auch weil verdammt viele Beziehungen schon dadurch kaputt gegangen sind. Ich habe zum Beispiel auch schon mal eine Freundin gehabt, die hat da auch versucht, ein bisschen mit... also die hat mir irgendwie, glaube ich, versucht zu helfen. So, die hat mich damit konfrontiert und hat dann die ganze Zeit auch mich versucht aufzuhetzen, über eine ganze Zeit lang. Und einmal hat das dann so eskaliert, dass ich dann auch die an Sachen genommen habe und einfach mit Sachen aus meiner Wohnung rausgeschmissen habe. Warum hat diese Mutter, deine Mutter, eine so besondere Stellung? Warum siehst du sie so kritiklos? Ja, das ist schwer zu sagen für mich. Im Prinzip weiß ich es gar nicht so genau. Ich sehe irgendwo, meine Mutter, die hatte früher mit ihrem, also mit meinem richtigen Vater, die haben sich damals eigentlich scheiden lassen und da war ziemlich viel Ärger und das habe ich so als Kind alles mitgekriegt und habe eigentlich jetzt immer das Gefühl, jeder, der was sagt, will meiner Mutter irgendwas. Mhm. Und das reicht ein falsches Wort, um mich wirklich zum Ausrasten zu bringen. Wie lang währte deine längste Beziehung bisher? Das war halt die eine Beziehung, die ging also etwas über 3 Monate. Mhm. Und das war auch die, wo das halt zum Schluss so eskaliert ist. Wie war das Verhältnis, also bevor es dann eskalierte, zwischen dem Mädchen und deiner Mutter? Die verstehen sich eigentlich alle sehr gut, weil meine Mutter auch eine sehr umgängliche Person ist. Das war eigentlich nie so richtig was Böses, sondern eigentlich nur mal so Hinweise, so auch wenn man mal nicht oder wenn man mal halt gestört worden ist oder so. Und dann habe ich das irgendwie versucht zu entschuldigen und dann hat halt ein Wort das andere gegeben. Also deine Mutter würde schon gerne haben, dass du eine Freundin hast. Da ja. Hat sie generell nichts gegen einzuwenden? Nein, nein. Aber sie fühlt sich in der Rolle der Heiligen auch wohl? Ich glaube wohl. Ich glaube wohl. Ich meine, bedenklich wird das in deinem Fall auch, wenn, du hast es ja gerade selbst so angedeutet, dass diese vielleicht sehr überzogene Stellung, die deine Mutter in deinem Leben hat, letztendlich deinen Lebensverlauf negativ beeinflusst. Das heißt, wenn du gar nicht zu befriedigenden Liebesbeziehungen kommen kannst, weil immer da die Mutter thront. Ja. Und ich finde schon, das ist meine ganz persönliche Auffassung, dass irgendwann in deinem Leben deine Freundin die wichtigste Position hat, ohne dass deine Mutter unwichtig wird. Die Mütter sind wichtig, wir wollen sie alle lieben, das ist gar keine Frage. Aber das ist so ein Zerrbild, wenn da immer die Mutter über allem thront. Welche Frau macht das mit? Die laufen dir ja eh alle weg. Ja, ist auch bisher immer so gewesen. Nur auf der anderen Seite, ich könnte mir auch nie vorstellen, von meiner Mutter wegzugehen. So die alleine zu lassen. Ich habe immer das Gefühl, ich muss... Du kannst ja weggehen, ohne sie alleine zu lassen. So muss man das machen. Das geht eigentlich kaum. Ja. Das kann ich selber mit mir nicht vereinbaren. Mhm. Das ging auch nachher bis zu Streit. Also bei mir ist das wirklich so, wie du vorhin auch schon mal gesagt hast, bei mir kommt meine Mutter, dann kommt lange nichts und dann fangen erst andere Personen an. Ich hatte mich auch... In der Familie mit meinen Geschwistern hat das auch schon Reibereien gegeben, wenn mal Unstimmigkeiten waren. Mhm. Das ging so weit, dass ich mich mit meinem eigenen Bruder angelegt habe, dass wir uns also wirklich geprügelt haben. Und ich finde es überzogen, aber das weißt du wahrscheinlich selbst auch. Das weiß ich selbst. Lieber Dirk, danke für deinen Anruf. Ja, ich danke dir. Jo, tschüss. Jetzt habe ich noch den Michael dran, der ist 23. Michael? Ja, hallo Jo. Ja, wir sind noch verbunden miteinander. Ja, haben wir nicht mehr lange. Nee, leg los. Ja, Jung, eigentlich wollte ich loswerden. Ich finde es manchmal ziemlich überzogen, dass die Leute alle Komplexe haben, wegen dem Muttersöhnchen, ne? Mhm. Selber bezeichne ich mich nicht unbedingt als typisches Muttersöhnchen, aber in bestimmten Sachen schon. Da meine Mutter, ich wohne jetzt immer noch bei meiner Mutter, bin fast 23. Und ja, ich denke mal, seit 23 Jahren habe ich nicht mehr zu Hause aufgeräumt. Also du lässt dich auch bedienen von deiner Mutter? Ja, schon. Was meinst du mit den Komplexen? Ja, ich höre immer wieder, die haben Probleme in der Beziehung und die Mutter ist das Wichtigste im Leben und ich weiß nicht. Das ist bei dir nicht so, oder wie? Nee, eigentlich trenne ich da doch schon ein bisschen, ne? Also wie würdest du denn die Wichtigkeit deiner Mutter beschreiben für dein Leben? Ja, auf jeden Fall gleichgestellt mit meiner Partnerin, ne? Gleichgestellt, mindestens also, gleichgestellt. Ja. Ja. So mindestens maximal, sage ich mal. Ja. Also irgendwann muss man die Konsequenzen ziehen, eventuell und auch die Partnerin vorziehen, ne? Ja, genau, sehe ich auch so. Und wann willst du ausziehen und dich auf eigene Beine stellen? Boah, ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Ist dann doch bequemer, ne, zu Hause. Sehr viel, ne? Michael, es war nur kurz, aber wir haben noch kurz miteinander geredet. Alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. So, Freunde, das war's für heute Nacht. In der Technik Christoph Hudelmeier. Und morgen Nacht sind wir offen, wieder ganz offen für alle eure Themen. In vielen Programmzeitschriften wurde angekündigt, dass morgen Nacht Ulrich Wickert von den Tagesthemen sich hier euch, dem Talkradio-Publikum, stellt. Diese Sendung musste verschoben werden, der Termin musste verschoben werden. Ulrich Wickert wird hier im Talkradio mitmachen und zu Gast sein in der Nacht vom 25. auf 26. Juni. Somit können wir morgen über alles Mögliche reden, wenn ihr denn Lust habt. Wir sind um 1 wieder da im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis dahin, ciao.